Herzlich willkommen in Nerdistan. Die heutigen Themen des Tages. WWA. Who We Are. So nennt sich die heute gegründete NGO, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Privatleben von Nerds zu erforschen. Weiter in den Themen des Tages. Syrien stirbt, der Iran lebt und Israel ärgert sich drüber. Also, jetzt mal von meinem Nachrichtensprecher hier als Co-Moderator Y weg. Fangen wir heute wirklich halt mal den Podcast anders an als das letzte Mal. Wir werden euch nämlich jetzt erstmal halt eine Übersicht geben, was jetzt auf dem Blog halt so erscheinen wird, wer wir überhaupt sind. Werden euch wahrscheinlich im Zuge dessen auch noch eine Roadmap mitgeben, die wir nachher auch noch verschriftlichen werden. Also kein Transkript, sondern halt eine wirkliche Übersicht, damit sie auch schneller zu lesen ist, als jetzt den ganzen Podcast zu hören. Dementsprechend machen wir jetzt mal weiter mit dem ersten Thema, Who We Are. Und deswegen kommt jetzt gleich der neue Take. Fangen wir mal an mit Who is Y? Y war bis vor kurzem Schüler, ist jetzt Student, hatte in den Leistungskursen Mathe und Physik, also dort sehr ein umfangreiches Grundwissen angesammelt, wird jetzt in Zukunft Informatik studieren mit Beifach Mathematik, also sich auch da ein umfassendes Grundwissen ansammeln. Nebenbei interessiert ihn Politik. Er wird sich selbst so in die südwestliche Richtung einordnen, das sagen auch die politischen Tests, irgendwo zwischen der SPD, die sich inzwischen selbst verloren hat, der FDP, die inzwischen eine Karikatur ihrer eigenen ist, wenn man denn mal ihre Wirtschaftssparte außen lässt, und den Piraten, würde deshalb Piraten wählen, weil die anderen zwei noch mehr mit Topfschlagen beschäftigt sind als mit sich selbst. So, nachdem mein Partner jetzt fertig ist, mache ich mal weiter. Who is Arminius? Arminius ist ein Feldherr der alten Germanen. Gut, das interessiert euch nicht, denn, sind wir mal ehrlich, wenn ihr den Podcast hört, dann seid ihr eher interessiert in der Person, die euch da diese ganze Kacke erzählt. Ja, also, ich bin keine 2000 Jahre alt, ich bin Student, ich studiere im Hauptfach halt Mathematik, im Beifach Physik, deswegen habe ich halt auch eine relativ breite... Wissensbasis, deswegen als LKs hatte ich etwas anders. Mathe, Bio, oh Gott, bitte steinigt mich nicht, und Sozialkunde. Deswegen habe ich halt auch eine relativ, ja, zumindest ein vorhandenes Verständnis, also theoretisches Verständnis von Politik. Nicht nur ein praktisches. Ich habe halt darüber auch halt Kenntnisse von Genetik und Evolution, die ich halt auch sehr schätze. Allerdings war da der Bio-Unterricht weniger beteiligt als mein Interesse, das ich davor hatte. So, politisch bin ich etwas schwerer einzuordnen. Ich bin, laut den Tests zumindest, ziemlich autoritär. Ich gehöre allerdings auch vollkommen extremistisch zu den Kommunisten. Ich bin absolut für eine Umverteilung und so weiter. Gleichzeitig will ich aber auch klarstellen, ich bin zwar für sehr starke Eingriff des Staates in das Privatleben, allerdings bin ich zum Beispiel absolut gegen die Einschränkung von Pressefreiheit. Das ist wahrscheinlich auch das, was mich in den Polit-Tests dann eben zumindest nicht ganz oben in das autoritäre Arschloch-Spektrum setzt, sondern mich halt zumindest noch in die Mitte setzt. Deswegen werde ich halt zum Beispiel von Politotopia nach Südosten eingeordnet, was halt zu den Staatisten gehört. Das sind zum Beispiel Roosevelt gehört dazu. Zum anderen gehört halt aber auch natürlich Stalin und Hitler gehören dazu. Meine politische Richtung wird beschrieben als autoritärer, patriotischer Kommunismus. Ich würde es eher zusammenfassen mit Extreme Left Nationalism oder ähnlichem. Ja, das reicht jetzt aber auch erstmal und deswegen machen wir jetzt gleich weiter mit dem Blog. Also, was der überhaupt ist. Mal ein bisschen was zur inhaltlichen Ausrichtung von nerdspiral.com. Es gibt so zwei Hauptthemengebiete. Das eine Themengebiet ist Politik, Das andere Themengebiet ist Science, also Wissenschaft, in allen möglichen Arten. Zum ersten gehört Tagespolitik, theoretische Politik, historische Politik und Zukunftspolitik, also auch unsere Weltmachtspläne. Zum zweiten gehört Physik, Mathematik, Informatik, die ganzen klassischen Wissenschaften, aber zum Beispiel auch Technik im Sinne von Tech, im Sinne von Handys, Tablets, Computer und so weiter. Dann haben wir noch ein paar kleinere Nebenspektren. Wir sind beide sehr große Fußballfans. Wir spielen beide gerne, also man könnte uns als Zocker bezeichnen, also wird es auch den einen oder anderen Game Review geben. Aber hauptsächlich möchten wir uns auf unsere Hauptsparten konzentrieren. So, was wird es dann darüber geben? Auf jeden Fall einmal Meinungsmache, also die Meinung von Y und Arminius zum Thema XYZ. Dann gibt es reine News, Newsposts über Tagespolitik, über Technik, über alles, was gerade in der Welt passiert, was wir wichtig finden. Natürlich kommt ihr nicht auf unseren Blog, um die Tagesthemen zu ersetzen, sondern ihr kommt auf unseren Blog, um auch eine kleine Einordnung dazu zu kriegen, eine kleine Linksammlung vielleicht mal oder ähnliches. Dann gibt es, man könnte Tutorials dazu sagen, wir nennen es Divergencies of 42, also Divergenzen der Zahl 42, die die Antwort auf die Frage nach dem Leben. Universum, dem Leben und dem ganzen Rest ist. Da geht es dann in die Richtung, dass wir politische Themen erklären, wissenschaftliche Themen erklären. Arminius hat jetzt was über Polittheorie geschrieben. Ich habe was über Unendlichkeit geschrieben. Das sind teilweise Alltagsthemen, die wirklich aber aufgekocht sind für den Nicht-Nerd. Eine kleine Erklär-Nerd-Stunde. Ja, dabei konzentrieren wir uns halt wirklich drauf, möglichst einfach zu schreiben. Also ich mache jetzt gerade zum Beispiel was über rohe Mathematik und ihr könnt es machen, ohne dass ihr Mathe studiert. Ja. Weil wenn ihr Mathe studiert habt, interessiert euch das wahrscheinlich nicht mehr. Dann könnt ihr in unsere anderen Themen gehen. Wir sind durchaus auch mal satirisch oder mal sarkastisch, ordnen auch oder geben auch mal Posts raus, die man eben nicht versteht ohne ein abgeschlossenes Studium in Geekness und so weiter. Ja. Big Battle of Life, the Universe and everything else. So, nachdem ich jetzt hierfür 4 Takes gebraucht habe, werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal noch eine Outcast-Session einbauen. Aber egal. Wir wollten euch damit jetzt das nächste Thema vorstellen, beziehungsweise den nächsten Vorschlag, das nächste Format, das wir planen. Dabei werden wir halt Diskussionen, die wir so führen, hauptsächlich schriftlich, mitschneiden, die Logs etwas lesbarer machen. Und dann möglichst wenig verändert. Privat ist natürlich rausgeschnitten. Unsere Nicks davor gesetzt, weil meistens sprechen wir uns mit Namen an. Also ich hasse ihn ja zwar unglaublich, aber so ab und an nenne ich ihn halt auch beim Namen. Ich nenne ihn manchmal Horst die Maler, aber ist jetzt nicht so wichtig. Naja, auf jeden Fall werden wir da halt einige verschiedene Themen behandeln. Im Grunde alles, was wir sonst in den Themenvorschlägen haben. Zum Beispiel ist das aktuelle Thema Trägheit der Masse. Wenn sie fehlt, kann ich einen Nagel in eine Wand schlagen. Ja, das klingt jetzt für den Normalnutzer relativ langweilig. Für einen Nerd klingt das relativ interessant. Das zeigt, wir haben so ganz verschiedene Formate in ganz verschiedenen Richtungen. Das ist eben ein Nerd-Format, während das Divergencies of 42 ein Normalo-Format ist. Genau. Dann gibt es aber allerdings noch, also, das ist jetzt wirklich, wirklich eine totale Überraschung für euch. Wir haben einen Podcast. Mhm. Und den nennen wir nicht Podcast, sondern Podcast. Warum? Weil wir totale Nerds sind, gerade unter freiem Sternenhimmel hocken, in einem Auto und hier eine bessere Akustik haben als bei uns zu Hause. Und wer jetzt von euch bei Englisch aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass Podcast das englische Wort für Auto, nämlich Car, enthält. Deshalb Podcast. Haltet uns bitte nicht für bekloppt, wenn wir sagen, wir gehen mal ein bisschen casten. Das hat nichts mit unserem Großonkel, Cousin oder bestem Nicht-Freund zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir uns ins Auto setzen und uns aufnehmen. Wer das Wortspiel doof findet, den finden wir eben auch doof. Aber so ist das im Leben. Screw you! So. Dann mal noch was Technisches zu nerdspiral.com. Wir haben angefangen als WordPress-Blog, nerdspiral.wordpress.com, haben weitergemacht unter nerdspiral.com.nu, also auf einer Niau-Domain, weil wir dachten, dort wäre das FBI nicht. Dort ist das FBI höchstwahrscheinlich auch nicht. Dafür ist da auch kein schnelles Internet. Jedenfalls war es scheiße langsam und wir mussten wechseln. Kleiner Funfact am Rande, die Insel Niau hat auf ihren Dollarscheinen einmal ein Star Wars, ja, eine Star Wars Reference. Dort gibt es nämlich einen riesigen Death Star und das Gesicht Darth Vader auf, ich glaube, dem 500-Euro-Schein. Gut, es sind keine Euros, aber ich glaube, die haben Niau-Dollar oder so. Gut, so viel als Funfact für die Nerds. Dann sind wir eben gewechselt. Unser Hoster ist keleros.de. Wir hoffen, dass er uns entweder nicht kennt oder mag. Wir sind also jetzt unter der Domain nerdspiral.com. Der ganze Blog läuft als wordpress.org-Blog mit ganz wenigen Plugins, einem relativ simplen Theme. Wir wollen das für euch auch in Zukunft einfach halten, ohne großen Aufwand, sodass ihr euch auf den Content fixieren könnt. Noch was zur Technik, wie wir diesen Podcast aufnehmen. Wir sitzen hier mit einem Netbook und einem Headset, das am Innenspiegel hängt. Es gibt eine ganz gute Soundqualität ab, solange sich gerade keiner an den Eiern kratzt. Also, das ist die Technik. Das Ganze wird ganz wichtig ausgenommen aus einem Skoda Fabia. Seht ihr auch in unserem Header. Der Rest. Ja, der Rest. Der Rest ist für Leute, die zu viel Zeit haben. Also, nicht, dass wir zu wenig Zeit hätten, weil, ich meine, würden wir sonst einen Blog schreiben? Ich glaube nicht. Weiter einfach. Letzte Frage. Warum machen wir den Scheiß überhaupt? We do the things we must, because we can. Oder weil wir einfach nur totale Nerds sind und keine Hobbys haben. Und, so wie das halt normal ist, wir sind mit der Schule fertig, wir arbeiten noch nicht, wir haben zu viel Zeit. Außerdem haben wir einen riesigen Drang, Content zu produzieren und es ist uns scheißegal, ob den jemand liest. Also wenn du das hörst, du bist wahrscheinlich der Einzige, falls nicht, der andere ist ein totaler Nerd. Okay. Und wahrscheinlich ist es einer von uns. So, nachdem wir uns jetzt selbst gefeiert haben, uns glorifiziert haben, uns gegenseitig den Popo abgewischt haben, also das haben wir natürlich nicht live mitgeschnitten, weiter! Du, was war nochmal unser erstes Thema des Tages? Das war deine Aufgabe? Nee, es war deine Aufgabe. Nein, ich bin ziemlich sicher, dass es deine war. Ich bin ganz sicher, dass du dich drum kümmern wolltest. Immer dasselbe mit dir. Meine Güte. Machen wir das einfach das, was wir sonst immer machen. Mal Google News auf, wir lesen so lange, bis einer einen Fehler macht. Und das Opfer muss dann halt eben was dazu sagen. Gut, wer fängt an? Du. Transfergesellschaft für Mitarbeiter, Banken und Schleckerwirtschaft. Nordsee. Gasfackel schürt Sorge um Bohrinsel Leck. Ein herzliches Gespräch. Papst Benedikt XVI. Trifft sich mit Fidel Castro. Bayern nach Erfolg in Marseille auf Halbfinalkurs. Aus für Harald Schmidt. Alter Fuß deutet auf weitere Vormenschenarten. Human Rights Watch. Hunderte Afghaninnen wegen Sittenverbrechen im Gefängnis. Amateurvideo zeigt Panik an Bord. Verwirrter Pilot zwingt Flugzeug zur Landung. Weißt du, was wir machen? Wir lesen Bildschlagzeilen vor. Die sind nämlich viel witziger. Alles klar. So, das habt ihr eben gehört. Wir wechseln zum Bild. Mach mal was, wenn ich die Bild aufrufe. Ich dachte eigentlich, dass wir es so machen, dass wir ein neues Take machen, aber okay, Improvisation, habe ich meine Rede zugehalten. Ja, was erzähle ich euch, während wir die Bild aufrufen? Ich persönlich war schon seit einem halben Jahr nicht mehr auf der Bild-Zeitung. Wir machen das, wie andere Blogs das machen. Ihr kriegt immer ein Censor-Schild drüber, wenn wir Links zur Springer-Presse posten. Gut, ist dann einfach einfacher für euch. Nicht jeder möchte das sehen. Ich will das auch nicht sehen. Wow, ich sehe gerade Kimble, der Tag ist gerettet. Fangen wir mal oben an und lesen uns nach unten durch, würde ich sagen. Schauen wir mal. Kein Kredite, kein Sex. Und ich habe mich gerade verlesen. Also muss ich das so sagen? Ja. Verdammt. Und die Überschrift war nämlich, spanische Edelhuren setzen Banker unter Druck. Ja, dann rufe ich das Thema nochmal auf, weil, also, ich persönlich setze ja immer eher so auf portugiesische Edelnoten, aber ist ja nicht jedermanns Sache. Sexstreit gegen die Finanzkrise. Du sollst halt was dazu sagen und nicht nur die Bildzeitung lesen. Naja, das hat ja der Sumuncu schon abgekaut mit. Ein Türke liest aus der Bildzeitung. Wobei ich seine Mein Kampfschau besser fand. Super. Der Inhalt ist nicht vorhanden. Ah, doch, da. Bei so viel Werbung, du. Auf unserem Blog gibt es erstmal keine Werbung. Genauso wenig wie unserem Podcast. Wir möchten nur kurz darauf hinweisen, dass wir gerade Pickup essen und es echt gut schmeckt. So, also so wie ich das jetzt lese, das CDR-Escort-Damen, Klammerfamilien und Firmen sollen leichter an Kredite kommen. Spanien ist eines der Länder, das besonders hart von der EU-Krise betroffen. Die Bild-Zeitung ist mal wieder top aktuell. Das mit Spanien hat eigentlich noch keiner gemerkt, bis auf die etwa 7 Millionen anderen Zeitungen. Jetzt lese ich hier gerade drüber. Generalstreik am Donnerstag. Ich will jetzt das da drüber nicht lesen, weil bis jetzt kann ich mir noch vorstellen, dass jetzt einfach in Spanien alle Edelhuren einfach mal einen Generalstreik morgen durchführen. Also wir nehmen das gerade jetzt... Und übermorgen tritt die Regierung zurück. Bitter. Machen wir mal lieber weiter. Nächstes Thema. Zweites Thema des Tages. Mein Thema des Tages. Ich schaue mir das mal genau an. Ich nehme... Geh mal ein bisschen weiter runter. Ich sehe gerade Bundeswehrwerbung, aber dazu will ich eigentlich nichts sagen. Was haben wir denn? Wir haben noch die Audienz von Fidel Castro beim Papst. Oder andersrum. Ich weiß nicht genau, wer da wen am Arsch geleckt hat. Aber Fakt ist, der Papst hat eine Südamerika-Reise gemacht. Er hat angeblich nicht geschnupft, hatte aber den Schnupfen. Letzten Endes ist er dann bei Fidel Castro gelandet. Also für die, die das nicht wissen, das ist der Scherzkeks, der immer noch denkt, man kann mit Südamerikanern Kommunismus machen. Das würde heißen, sie machen keine Siesta. Naja gut, lassen wir Fidel Castro seinen Willen. Der Gag ist, der Papst ist zu Fidel Castro gereist und hat dem was über Freiheit erzählt. Finde ich jetzt im Prinzip eher scherzhaft. Nicht, weil Fidel Castro nichts mit Freiheit am Hut hat, da mache ich mir gar keine Sorgen, sondern weil dieser Papst was über Freiheit erzählt. Gut, kann man jetzt sehen, wie man will. Wir sind kein Freund der Kirche, wir sind kein Freund des Papst. Und deshalb würde ich sagen, das ist mehr Farce als funny. Ja, ich würde das Ganze eher anders deuten. Erinnerst du dich an den Kongress in Seoul, bei dem Medvedev, wie auch immer, der russische Idiot, der Putins Marionette, ja, weiter. Genau, hat mit Obama geredet, als die Mikros aus waren, hieß es dann plötzlich, ja, sobald die Wahl vorbei ist, du, da habe ich dich wieder lieb. Ich bin ja der Meinung, so ähnlich ist das jetzt auch in Kuba gelaufen. Ja, genau, weil Fidel Castro nächste Woche zur Wahl... Wait. Nein. Bei der Das nicht. Es ist viel einfacher. Fidel Castro hat den Papst eingeladen, hat ihm ein paar kubanische Zigarren, ein paar kubanische Kinder gegeben. Nein, natürlich nicht. Ich würde niemals einem geistlichen Vater unterstellen, dass er was mit Kindern hat. Niemals. Naja, auf jeden Fall weiter im Text. Und dafür hat der Papst Informationen ausgetauscht. Wie halte ich ein Regime fast 2000 Jahre am Erhalten? Denn, um mal Volker Pispers zu zitieren, die Kirche, die hat Leute ausgebeutet, Leute unterdrückt. Die haben sich nicht mehr umbenannt. Das ist Corporate Identity, meine Damen und Herren. Nachdem wir jetzt das kleine, natürlich total, das, ich meine, das hat man ja niemals gemerkt, dass wir das nicht spontan... moving on! Also, nachdem wir jetzt halt ganz ernsthaft jetzt diese News-Session halt mal rum haben, ich weiß nicht, wenn das ankommt, machen wir das vielleicht öfters. Aber jetzt zumindest mal so eine kleine Proberunde mit 6 Minuten, das geht ja. Ich persönlich fand es eher so mittelwitzig. Aber mal gucken, vielleicht nehmen wir noch weiter Fahrt auf. Auf jeden Fall wollen wir jetzt ein bisschen ernsteres Thema und auch wieder ein bisschen ernster werden, während wir es diskutieren. Nämlich, warum sind My Little Ponies so wichtig... Moment, nee, das war das andere Thema. Warum titelt die Welt... Ja gut, ja, wir sind jetzt zur Welt gegangen. Das ist die Bild jetzt in 4 anderen Buchstaben. Aber, okay. Gut, ich lese mal den Titel vor. Der Titel ist Etablierte Parteien blasen zum Kampf gegen Piraten. Das Ding ist vom 26.03.2012. Vornhinein möchte ich gerne ein Zitat von der gestrigen Harald Schmidt Show bringen. Die Piraten sind schon in 3 Landtagen vertreten. Erstens in Berlin, zweitens im Saarland, drittens in Somalia. Nee, ernsthaft, wir wollen wieder was zu Piraten sagen. Nicht, weil da auch Nerds rum... Ah, doch, auch, weil da Nerds rumsitzen. Gleichzeitig aber, weil sie das erste Mal seit Jahren mir das Gefühl vermitteln, dass in Deutschlands Politik doch noch irgendwas geht. Also, wir werden uns jetzt den Artikel angucken. Okay, wir werden dabei die Textpassagen nacheinander analysieren. Also wir lesen sie vor, wir analysieren sie. Und ja, dann analysieren wir sie halt und dann gehen wir weiter. Deswegen fangen wir mal mit der Unterüberschrift an, während uns gerade ein weiteres Auto passiert. FDP-Generalsekretär Patrick Döring wettert über die Newcomer. Ihr Politikbild sei geprägt von der Tyrannei der Massen. Der Masse, Entschuldigung. Vor allem junge Wähler und Politikverdrossene geben den Piraten ihre Stimme. Patrick Döring hat das wunderbar eingeschätzt. Diese Analyse ist messerscharf. Vor allem junge Wähler und Politikverdrossene wählen die Piraten. Leider sind nicht alle Wähler der Grauen Panther zu den Piraten übergewechselt, obwohl das von Anfang an deren Ziel war. Nee, im Ernst, die Überschrift gibt nicht so viel her, außer eins. Und das ist dieses legendäre Stichwort von Tyrannei der Masse, das der Döring in der Elefantenrunde rausgehauen hat. Ja, die Tyrannei der Massen. Ja, natürlich. Als elitistischer, oder ein, ja, als elitistischer, oh Gott, mach das Bild weg. Wir sind gerade beim Runterscrollen über das Bild des Leitartikels gekommen mit Frau, wie hieß sie nochmal? Krampf-Kahnbauer. Oh Gott. Ja, das ist ein Krampf. Um wieder auf das Originalthema zurückzukommen. Die Tyrannei der Massen. Ja. Als elitistischer FDP-Bundesführer habe ich natürlich ein Problem damit, wenn plötzlich diese ganzen Pöbelmassen an Leute, die nur so 2% meines Gehalts verdienen, plötzlich was zu sagen haben wollen. Kannst du das glauben, Y? Da will der Pöbel was zu sagen haben. Nee, aber weißt du jetzt, warum das Ding Elefantenrunde hieß? Ja, deswegen genau. Wer den Herrn Döring kennt, weiß, was los ist. Fangen wir, denke ich mal, an mit diesem wunderbaren Zitat. Tyrannei der Masse. Ich weiß natürlich, was Döring damit sagen will. Er will damit sagen, wir entwickeln uns zu einem Land, in dem die Masse mehr zu sagen hat als die regierende Minderheit. Und ich würde sagen, Herr Döring, stimmt, vollkommen richtig interpretiert, genau das ist Demokratie. Das Blöde ist jetzt halt, Patrick Döring, Generalsekretär der liberalen Partei in Deutschland, der Chefdemokraten der Freien Demokratischen Partei Deutschlands, findet das nicht gut. Jetzt weiß ich nicht, was der Döring früher in seinem Kinderzimmer veranstaltet hat oder was mit ihm, wollen wir nicht drüber reden. Aber Tyrannei der Masse ist genau das, was ich eigentlich bevorzugen würde, was weiterhin etwa, sagen wir mal auf Saarland bezogen, 60-70% der Wähler bevorzugen würden. Döring sieht das als etwas Negatives an und das zeigt eigentlich ganz schön, warum die FDP eben unter der 1%-Hürde ist. 5%-Hürde haben wir, aber egal, mach weiter. Ist schon klar. Aber die Piraten deutlich über 7% sind. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Leute möchten partizipieren. Dieses Klüngelsystem, wir kommen gleich noch zum anderen Klüngelsystem mit FDP, dieses Klüngelsystem, das gefällt den Leuten einfach nicht mehr. Ja, es ist einfach, also ich will dazu jetzt auch noch was sagen, dieses Mal sogar ganz ohne Sarkasmus oder zumindest mit viel weniger Sarkasmus als eben die Tyrannei der Massen. Es ist nun mal einfach ein Fakt, dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben. Ich gebe ihm jetzt soweit recht. Ein repräsentatives System ist bei 80 Millionen Menschen relativ sinnvoll. Trotzdem hat dieses repräsentative System die Aufgabe zu repräsentieren. Die ganz Gewieften unter euch haben das erkannt, weil es repräsentative Demokratie heißt. Aber okay. So, und diese Repräsentation bezieht sich halt im Gegen dem Bild der FDP nun mal eben nicht auf Hoteliers und sonstige Leute, die dir gerade die Stimme geben, sondern generell darauf, dass alle Leute, die dich wählen, denen bist du als erstes verpflichtet. Als zweites bist du vor allen Dingen als Partei denen verpflichtet, die in deinem Land leben. Und das sind nun mal, also man möge mich verbessern, aber 80 Millionen Menschen sind für mich eine Masse. Wie siehst du das? Ich würde durchaus sagen, dass Döring, der die Masse eigentlich sonst nur von seiner Waage morgens im Badezimmer kennt, auch 80 Millionen als Masse annehmen sollte. Gut, das steht jetzt eher in geringer Relation. Ich weiß nicht, welche Zahlen er da draufkriegt. Aber Fakt ist, 80 Millionen sind eine Masse. Und verdammte Scheiße nochmal, Herr Döring, das sollten selbst Sie hier akzeptieren. Nach diesem Minimal-Rage wollen wir weitermachen mit Frau Dr. Ach, was weiß denn ich, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, dummerweise auch FDP, aber jetzt will ich gerade eigentlich mal was anderes anfügen. Nicht jeder in der FDP ist dumm. Einige sind auch saudumm. Außer vielleicht Frau Dr. Ich weiß nicht, ob es ein Doktor ist, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Die hat nämlich in Mitte der 90er Jahre unter Kabinett Kohl, das will ich ganz jetzt mal schnell einwerfen, falls die Polit-Nerds gerade nicht dabei sind, beziehungsweise uns wieder keiner zuhört, die hat nämlich Mitte der 90er Jahre schon mal das Amt des Justizministers gehabt. Justizministerinnen sagen auch die Feministen unter euch. Die war im Kabinett Kohl, wie gesagt. Und da gab es damals das Telemedienkommunikationsgesetz, das besagte, dass man Telefonanschlüsse abhören darf. Und Frau Dr. Schnarrenberger hat gesagt, nö, nicht mit mir, den Scheiß könnt ihr gerne machen, aber dann dreht dich halt zurück. Sie ist zurückgetreten und ich finde, das zeigt bis heute, dass sie zumindest mehr Charakter hat als Philipp Rösler. Zumindest kann man vermuten, dass sie weiß, für was liberal steht, also was das Wort meint. Vielleicht hat sie den Duden aufgeschlagen, vielleicht ist sie gebildet, vielleicht war auch das frei demokratisch ein Hinweis, aber gut. Okay. Ich möchte es zu Ihrem Zitat raus, denn leider ist dieses schöne Bild, das ich von Frau Schnarrenberger gemalt habe, das Bild ist übrigens nur schön, wenn man sie nicht selbst sieht, dahin. Denn da steht, die Piraten würden die Freidemokraten jenseits ihrer Selbstinszenierung kopieren, jedoch keinen umfassenden Freiheitsbegriff vertreten. Nein, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, der Freiheitsbegriff der Piraten, der ist nicht umfassend. Der ist universell. Der geht auf alles, denn die Piraten sind für Freiheit. Für Freiheit im Internet, für Freiheit in der Aussage, für Freiheit der Presse und nicht nur für Freiheit für alle, die Geld haben. Das mag jetzt in den Kopf eines FDP-Wählers und vor allem eines FDP-Repräsentanten schwer hineingehen, aber es stimmt schlicht und einfach nicht. Die Piraten kopieren die Freidemokraten nicht. Die Piraten sind die neuen Freidemokraten. Dem kann ich eigentlich nichts weiteres hinzufügen. Außer vielleicht, wie gesagt, die FDP kommt mir momentan vor wie ein Kind, wie ein sehr kleines Kind, dem ich den Lutscher weggenommen habe. Nämlich in diesem Moment hat die neue Partei, die Piraten, der FDP den Lutscher, die Wähler, abgenommen. Gut, das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass die Piraten so unglaublich toll sind. Ich habe ja schon mal erläutert, dass ich sie nicht unbedingt so unglaublich toll finde. Das hat auch damit zu tun, dass die FDP einfach gemeint hat, ja, nee, ich mache Klientelpolitik. Und irgendwann, um ein weiteres Zitat von Pispers anzufügen, hat halt auch der letzte Wähler von ihnen gemerkt, Scheiße, ich hab gar kein Hotel. Nachdem wir jetzt beide Zitate, ich hatte miteinander ein anderes Zitat, das finde ich jetzt nicht mehr, ist schade, aber nicht so schlimm, nachdem wir beiden Zitate auseinandergenommen haben, habe ich noch den Abschlusssatz aus dem Weltartikel, den man unbedingt mal zitieren muss. Da steht, Nachdem die Piraten im Abgeordnetenhaus Berlin blubber mehr mit persönlichen Skandälchen für Schlagzeilen gesorgt haben, hat man einen Absturz der Umfragewerte erwartet. Aber was eingetreten ist, ist das Gegenteil. Und jetzt wörtliches Zitat. Sie haben die 10%-Marke durchbrochen. Warum? Darüber wundern sich auch die Piraten. Und jetzt möchte ich wenigstens mal den Namen des netten Herrn Autor, wenn er denn sich gewagt hat, das hier drunter zu schreiben, der Copyright Axel Springer, der war es nicht, nennen. Denn diese Ehre gebührt wirklich jemandem. Manuel B. Warder. Falls Sie uns zuhören, Herr B. Warder, bitte hören Sie auf damit. Wir möchten solche Leute nicht in unserem Stream bzw. in unserem Podcast haben. Worauf ich raus will, die Piraten sind, und das ist das Problem der etablierten Parteien, eben nicht überraschend eingezogen. Die Piraten vertreten kaum Themen, das ist richtig. Sie vertreten vielleicht nicht mal gute Themen. Aber das, was sie vertreten, das vertreten sie gut. Und vor allen Dingen, sie vertreten es auch wirklich. Sie vertreten es nicht nur so lange, wie es ihnen Wählerstimmen bringt. Zumindest haben sie bis jetzt noch nicht damit aufgehört. Sie vertreten es, weil sie dran glauben. Ich halte es für ein ganz großes Pro der Piraten, dass dort Menschen an der Macht sind und nicht Politiker. Also wir haben Menschen, die eine Überzeugung haben und deswegen Politik machen. Im Gegensatz zu zum Beispiel der FDP, wo wir, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ehrlich, wo wir Politiker haben, die irgendwie eine Überzeugung suchen, um Politik machen zu können. Das sieht man, weil die FDP im Moment einfach nur total im Leeren rumstachert, mal gegen den Euro ist, mal gegen die Merkel ist, mal gegen Piraten ist, mal gegen Elefanten ist, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, und damit schlagen wir so ein bisschen den Bogen zu unserem letzten Podcast, die Piraten sind eventuell die politische Zukunft. Denn so langsam peilt sogar Hermann Gröhe, das ist der Generalsekretär der Christdemokraten, falls das hier keiner weiß, also ich wusste das jetzt nicht unbedingt, peilt sogar Hermann Gröhe, dass die Piraten gefährlich werden für die anderen Parteien. Was heißt das jetzt für die Parteien allgemein in Deutschland und was heißt das für ihre Politik? Ich denke, dazu soll man nochmal ganz kurz was sagen. Das heißt für mich, erstens, es lohnt sich weiterhin Piraten zu wählen. Sogar wenn man nicht der politischen Überzeugung ist von ihnen. Ja, und zweitens, so langsam kapieren es auch die alteingesessenen Parteien. Ich möchte jetzt nochmal zurück auf den Artikel kommen, denn da wird zitiert, beziehungsweise ich zitiere jetzt aus dem Artikel, das Parteienspektrum wird bunter, die Möglichkeiten für stabile Regierungskoalitionen noch komplizierter. Darauf müssen sich auch die anderen Parteien einstellen und das machen sie seit kurzem etwa durch Frontalangriffe. So, während ich jetzt die Kompetenz des Autors nicht ganz so in Frage stellen will, okay, doch, ich will's. Entschuldigen Sie, zum einen ist die FDP momentan bundesweit in den Umfragen nicht mehr im Parlament vertreten. Das würde heißen, das Parteienspektrum ist kein Stück bunter geworden, sondern nur etwas roter. Denn was kriegt man, wenn man rot zu gelb mischt? Orange. Naja, auf jeden Fall will ich aber weitermachen. Diese Formulierung an sich ist so und wirklich so propagandamäßig. Die so. Kann nur aus der Axel Springer Presse stammen. Oh, wait. Das Parteienspektrum wird bunter. Okay, soweit ist es in Ordnung. Wie gesagt, wegen mir gehen wir davon aus, dass, was weiß ich, dass die FDP irgendwie genug Leute bezahlt, dass sie da doch 5% kriegen oder der CDU Geld gibt, damit die auf Direktwahlplätze verzichten. Vielleicht ziehen sie ein, dann wird es komplizierter. Aber Entschuldigung, der nächste Satz dann. Die Möglichkeiten für stabile Regierungskoalitionen noch komplizierter. Damit impliziert der Autor direkt, dass die Piraten selbst dran schuld sind. Alle Leute, die Piraten wählen, die also nicht auf die etablierten Parteien zurückgreifen, denen gibt die Axel Springer Presse hier direkt eine Schuld. Direkt eine Schuld daran, eine Destabilisierung Deutschlands durchzuführen. Das ist so eine Anfeindung, dass ich, als ich den Artikel heute Mittag das erste Mal gelesen habe, in diesem Moment schon einen solchen Brechreiz hatte, dass ich aufgestanden bin und aufs Klo gehen musste. Ich will das aber ganz kurz begründen. Mir ist schon klar, warum die das machen. Und dieses Piraten sind Nerds, Piraten sind böse, mit Piraten kann man keine Regierung, keine Politik machen, blubberbla, ein Themenpartei und so weiter. Da kommt ja eben nicht nur aus der Axel Springer Presse das Hau und Fahrt, Süddeutsche, alle möglichen, selbst die Taz haut sowas in fast schon regelmäßigen Intervallen raus. Sogar unser Blog hat einen Post davon. Ja, eben. Also die ganzen etablierten Medien und wir sind der Meinung, die Piraten sind eine Themenpartei. Nee, worauf ich eigentlich raus will, natürlich geht im Moment auch den Medien, den etablierten Print- und Online-Medien, total der Kackstelzen. Die sind nervös, denn es geht zu Ende mit dem alten Politikschema, das wir eben hier hatten seit Anfang der Bundesrepublik. Dieses intransparente, ich mache jetzt und die Medien schreiben mir. Dieses unter zwei, unter drei, unter vier, was weiß ich, Gespräche mit Journalisten. Das alles geht den Bach runter. Denn jetzt kommen hier die Twitterer, die Facebooker und die Blogger. Wir haben keinen Twitter-Account, wir haben keinen Facebook-Account, aber wir haben einen Blog. Wir sind anonym. Ja, wir sind anonym, da sagen wir gleich noch was zu. Wir sind kritisch, aber wir sind auch dynamisch. Wir sind keine Legion. Ja, ja, wir kriegen kein Geld. Und die Medien lassen sich von der Politik bezahlen. Nicht, weil sie irgendwie Geld von denen bekommen, das stimmt gar nicht, sondern weil sie über diese Themen Geld produzieren. Und wenn jetzt Piraten da reinkommen, die ihre Medien eben anders abwickeln, nicht mehr über die etablierten Medien, dann haben die ein Problem. Das sieht man an solchen Dingen, wie das Snippets inzwischen bezahlt werden sollen. Also die wollen jetzt Geld von Google, Facebook, Twitter, etc. haben, um zu gucken, dass sie über die Runden kommen. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich die Piraten klein halten. Und deshalb halte ich das alles, was im Moment abgeht, für ein System der langfristigen Niederdrückung der Piraten. Ein bisschen Ausnahme machen da für mich Blogs sowieso, aber von den etablierten Medien, das staatliche Fernsehen. Die ARD hat eine sehr schöne Dokumentation über Piraten gemacht, die ich ziemlich neutral fand. Das finde ich gut. Aber andere Medien hauen immer wieder in dieselbe Kerbe. Nerds, Nerds, Nerds. Und deswegen wollen wir bald ein Special veröffentlichen. Es könnte noch ein paar Wochen dauern, in dem es über genau Nerds geht. Denn was die Bild-Zeitung kann, das können wir schon lange. Ja, also jetzt nochmal abschließend, weil wir nehmen das Ganze hier in verschiedenen Tonspuren auf. Nachdem wir zu viele Takes versaut haben, ist es einfach, für mich ist es ein eindeutiges Zeichen, die Piraten sind auf Enterkurs, wie diese unglaublich lustige Piratenmetaphorik andauernd ist immer benennt. Die FDP, die singt. Wir bleiben jetzt einfach mal. Sie singt, sie sind auf Grund gelaufen, sie sinken. Und das hat nicht unbedingt was mit dem dicken Arsch mit Döring zu tun, weiter. Und hoffen wir ganz einfach, dass so zumindest die halbe, naja, die ganze Parteispitze unter Deck hinter einem Stahlgitter ist. Aber weiter. Es geht vor allen Dingen halt darum, das aktuelle politische Spektrum wird auseinandergeworfen. Ewig hergebrachte Systeme, die einfach überdacht werden müssen. Deutschland hat ein relativ neues System, ja. Zumindest im Vergleich zu anderen Ländern. Aber es ist ein Prä-Internet-System. Ja, und wir müssen einfach uns darauf einstellen. Wir müssen vor allen Dingen in Europa den Einfluss der Wirtschaft zurückdrängen. Das ist einfach so. Momentan haben wir drei Parteien, die nicht von irgendwelchen Wirtschaftslobbys wirklich abhängig sind. Das sind die Grünen, das sind die Linken und das sind die Piraten. Und vor allen Dingen den Piraten... Die Grünen sind... Bei den Grünen will ich... Aber egal, mach mal weiter. Ich sag dir Wirtschaftslobbys, das ist eben, die Anti-Wirtschaft, egal. Auf jeden Fall, vor allen Dingen den Piraten traue ich halt eben zu, dass sie wirklich ihre Integrität behalten. Beziehungsweise momentan behalten sie auf jeden Fall ihre Integrität. Sie stehen dafür, wofür sie stehen. Und das macht sie mir schon unglaublich sympathisch. Und ganz ehrlich, sollten die Piraten in 5 Jahren tot sein, habe ich da auch kein Problem mit. Denn das Entscheidende ist nicht, dass Piraten in Landtage kommen, sondern dass Menschen umdenken. Wenn die Piraten bald nicht mehr in den Landtag kommen, dann liegt das daran, dass die anderen Parteien umgedacht haben. Und hey, dann gibt's halt eben keine Piraten mehr, orange bei eh nicht meine Farbe. Wenn die FDP wieder zur Bürgerrechtspartei will, dann bin ich der Erste, der Döring von der Planke schubst und die FDP wieder zurück in den Landtag holt. Das ist gar kein Problem. Die Sache ist nur, die Piraten sind jetzt gut dafür, Aufruhr zu stiften, und zwar so lange, wie das klappt. Genauso wie ich der Meinung bin, dass die Grünen jetzt eigentlich aus allen Landtagen rausgehören, weil die haben die Atomdingensbummens abgeschafft, wird das auch bei den Piraten laufen. So, jetzt, ich habe jetzt noch einen letzten, dazu wirklich das allerletzte, dann machen wir mal weiter mit anderen Themen. Ich muss einfach sagen, ich bin absolut dafür, dass unser politisches Spektrum, diese Traditionen, von dämlichen Traditionen, die teils zurück aufs Mittelalter gehen, dass einfach diese Diktatur der Traditionen aufhört. Ich bin einer der Letzten, der Traditionen als unglaublich schlecht da abtut. Trotzdem müssen Traditionen, und dazu gehört auch dieses, dass wir in Deutschland nur noch große Parteien haben wollen, weil das in der Weimarer Republik ja so unglaublich schief gegangen ist, dazu gehört es einfach, dass man umdenkt. Und die Piraten sind aktuell die einzige Partei, außer der NPD, aber warum die NPD doof ist, will ich jetzt nicht aufführen. Die sind nämlich ziemlich doof. Die sind die einzige Partei, die das momentan erreichen kann. So, wir haben jetzt noch eine andere schöne Frage, die sich eigentlich direkt daraus ergibt. Und zwar direkt aus unseren Vorthemen. Wir hatten einmal das Vorthema, wer sind wir überhaupt? Und dann das Vorthema Piraten. Und ich habe heute in einem schönen Artikel, ich meine, es war Süddeutsche, ich finde den nicht mehr, ist auch nicht so wichtig, ein schönes Zitat gesehen. Was heißt schön? Es war eigentlich so hässlich, wie Zitate nur sein können, aber das ist nicht der Punkt gerade. Ich zitiere sinngemäß, da sagt eigentlich meine CDU-Abgeordnete, die Piraten schwören immer so auf Transparenz und setzen das so als ihr Thema. Und gleichzeitig bewegen sie sich hinter der Anonymität des Internet, um dort teilweise sehr hetzerische Thesen rauszuhauen. Da sage ich erstmal, ja, stimmt. Und dann aber, also das ist ein Vorwurf, den man den Piraten machen kann. Der Vorwurf ist nur schlicht falsch. Ich will erstmal ein bisschen sagen, warum er schlicht falsch ist. Und dann werden wir sicher in der Diskussion ein bisschen abdriften. Der Vorwurf ist schlicht falsch, weil da jemand nicht verstanden hat zwischen Partei als politische Institution und Person als politisch interessierter Mensch. Eine politische Institution wie ein Staat, eine Regierung, ein Amt oder eine Partei, die müssen transparent sein, weil die werden gewählt. Eine Person, ein Mensch wird aber eigentlich nie gewählt, der wird immer nur über Parteien gewählt. Also soll man selbst, darf man selbst ruhig anonym sein? Eine Partei muss aber transparent sein. Es ist da der Unterschied zwischen privat und öffentlich, den man auch Politiker geben muss. Und darüber überleitend oder daherkommt, geht es jetzt auch darum, ja, warum sind wir eigentlich Y und Arminius? Denn ich gebe euch einen kleinen Tipp, meine Eltern haben nicht Y auf den Geburtsschein geschrieben. Naja, einmal, Arminius ist sowas von gegen Israel, dass wir Angst haben, dass das FBI uns den Block zumacht. Nee, im Ernst. Es geht uns darum, dass wir vor allem gerne Inhalte hätten. Ich will nicht meine Person in den Vordergrund drängen. Ich will das, was meine Meinung in den Vordergrund drängt. Wir wollen euch Themen statt Köpfe bieten. Ich weiß, das ist inzwischen abgedroschen. Aber es ist wirklich so, je weniger du deinen Namen in den Vordergrund stellst, je mehr du unter Pseudonymen postest, desto glaubwürdiger und ehrlicher ist deine Antwort. Ja, auch desto radikaler und hetzerischer. Das ist gar keine Frage. Ich denke, das beste Beispiel ist 4chan. Ja, 4chan ist, natürlich ist es erstmal, 4chan ist eklig. Sau eklig. Ich persönlich habe 4chan mal beschrieben. 4chan, the only place where even Hitler, Stalin, Fritzl and Detro go inside some corners of the room and cry because people are evil. Aber mal zurück. 4chan ist ein unglaublich gutes Forum. 4chan hat Anonymous geschaffen. 4chan hat WikiLeaks groß gemacht. 4chan ist im Grunde die Tyrannei der Masse. Ja, es ist im Grunde eine unglaubliche Grube der Internetgesellschaft. Dort konzentriert sich gleichzeitig das Gute wie auch das Schlechte des Internets. So. Jetzt haben wir hier wieder die Diskussion. Da gibt's Gutes und Schlechtes. Halte ich es jetzt für gut wegen dem Guten? Halte ich es für schlecht wegen dem Schlechten? Wir halten zumindest die Anonymität für gut. So. Das ist halt auch eben ein anderes gutes Beispiel. WikiLeaks. WikiLeaks war lange eine komplett gesichtslose Organisation. Jetzt ist sie nicht mehr gesichtslos. Jetzt ist sie tot. Richtig. So. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Julian Assange hat den Fehler gemacht, Persönlichkeit vor Thema zu stellen. Sein Thema war Offenheit und der hat, weiß ich nicht, was auch immer er gemacht hat, falsch gefickt oder was. Das Problem war, er hat sich so in die Öffentlichkeit gestellt, dass seine Idee verloren gegangen ist. Und selbst die großen Verlage, die eigentlich sowas von Schiss haben müssen vor WikiLeaks, haben mitgespielt sein Spiel, bis er selbst kam. Wenn du als Person in die Öffentlichkeit trittst, dann wirst du wegen persönlichen Macken, grauen Haaren, pickliger Fresse, komischen Sexpraktiken angreifbar. Wenn du aber als politische Ideologie in die Öffentlichkeit triffst, dann machst du dich nur angreifbar, wenn deine Ideologie schlecht ist. Ist deine Ideologie aber gut, dann ist das Ganze ein Rattenschwanz und es funktioniert einfach. Also sind wir hier anonym, weil wir gerne unsere Überzeugung verbreiten möchten. Nicht verbreiten, darstellen möchten. Es geht uns... Ja? Wenn ihr aber rausfindet, wer wir sind und ihr uns das anonym mitteilt, kriegt ihr T-Shirts. Unterschriebene T-Shirts. Ich bezweifle, dass das hier jemand will, aber ja, gar kein Problem. Diese ganze Anonymous-Geschichte, ich weiß, ich habe da mal einen Text drüber geschrieben und ihn nie veröffentlicht. Nein, ich bin kein Nerd. Es geht einfach ums Prinzip. Ich habe den Text Klarnamenpflicht bei Anonymous genannt. Es ging mir darum. Und zwar, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, die Post-Privacy-Spacken. Ich kann da kurz mal ausführen. Ich glaube, die heißt Julia Schramm, die Frau. Ist inzwischen auch, ist in den Piraten, ist die Abführerin der Post-Privacy-Spacken. Denen geht es darum, eine Gesellschaft einzuführen, die nach der Privatsphäre funktioniert. Nämlich eine Gesellschaft, in der alles öffentlich ist. In der alles, auch meine innersten Gefühle, öffentlich sind. Die Idee dahinter ist, dass niemand das mehr doof findet, wenn ich eigentlich eine umoperierte Frau bin. Das ist eine schöne Idee. Und das habe ich gemeint mit Klarnamenpflicht bei Anonymous. Anonymous ist eine komplett anonyme Organisation. Die Organisation ist so stark, weil sie alle einem Ideal folgt. Wenn wir irgendwann in Zukunft, und das ist wirklich eine weite Zukunft, dahin kommen, dass jeder wegen seinen Ideen, also nein, dass jeder angesehen wird durch seine Ideale und nicht, weil er schwarz im Gesicht ist, hässlich ist oder, weiß ich nicht, behindert, dann können wir aufhören mit der Anonymität. Aber solange Menschen nicht in der Lage sind, umzusetzen zwischen Persönlichkeit und Politik, brauchen wir auch auf unserem Blog unsere Anonymität. Und abgesehen davon ist es halt einfach auch ein Schutz gegenüber Leuten, die wir anpissen. Es ist ganz einfach so. Weder ich noch Y haben vor, ein Blatt voll den Mund zu nehmen. Nee. Dementsprechend werden wir uns Feinde machen. Naja, Feinde will ich jetzt nicht sagen. Döring weiß, dass er fett ist. Ja, das will ich aber jetzt so... Ich beziehe es weniger jetzt auf Döring. Ich beziehe es eigentlich mehr auf radikale Gruppen, die wir irgendwie anpissen. Ja, okay. Und ich weiß nicht. Also, während ich zum Beispiel Schweineherzen jetzt in meiner Post doch ganz gut finde, die brate ich nämlich dann und esse sie, finde ich dann halt eben, wenn jemand plötzlich anfängt, mein Haus zu beschmieren, meine Wohnung zu beschmieren, finde ich das nicht so lustig. Dementsprechend ist natürlich auch, das können wir nicht leugnen, die Anonymität ein Schutz für uns. Und ja, das ist auch ein Grund, warum wir... Nein, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir die .com-Domain, weil sie einfach viel cooler ist. Und jetzt weiter im Text. Als letztes Feature heute in unserem Podcast, dann hören wir auch auf zu labern, geht es um Dinge, die wir öfter Ihnen präsentieren werden, nämlich um die sogenannten Privacy Posts. Das sind Posts, die einer von uns geschrieben hat, aber sie aus irgendeinem Grund nicht abgeschickt hat. Da gab es die Woche genau einen und den hat Arminius fabriziert. Ja, genau. Das war halt eine Reaktion von mir, durchaus auch eine sehr emotionale Reaktion. Deswegen war der Post voll mit triefendem Sarkasmus. Es war eine Reaktion auf einen Post in der Süddeutschen, einen Artikel von einem Mann. Das will ich jetzt direkt dazu sagen, weil das Thema in dem Post ist Frauen in der FDP. Der Post an sich, also beziehungsweise der Artikel an sich, war nicht sehr verständlich. Nee, so ich habe den gar nicht kapiert am Anfang. So haben wir, also wir haben dann, nachdem ich den Post geschrieben hatte, so wie ich den Post erstmal verstanden, also so wie ich den Artikel erstmal verstanden habe, habe ich halt einen Post dazu verfasst, der den Artikel selbst nicht wirklich kritisierte, aber den Inhalt. So, also jetzt erstmal kurz darum, worum ging es in dem Post. In NRW sind jetzt bald Wahlen. Es geht um die Listenplätze der FDP, wo nur 15% Frauenanteil war. Obwohl 24% der FDP-Mitglieder in NRW Frauen sind. So, das ist jetzt erstmal eine Unterrepräsentation. So, dann hieß es jetzt, die Frauen erwägen eine Kampfkandidatur, wobei ich den Begriff auch sehr lustig finde. Ja, wenn sich Leute zur Wahl stellen, dann ist das eine Kampfkandidatur. Aber wenn es nur einen Kandidaten gibt, dann ist es eine Wahl. Egal. Auf jeden Fall, ich habe das Ganze halt so verstanden, als würden jetzt dann ganz ernsthaft die Frauen kandidieren für ein politisches Amt. Oder beziehungsweise für den Listenplatz auf ein politisches Amt. Das heißt also, die FDP hat sich rausgenommen, er hat sich ganz ernsthaft rausgenommen, Frauen als Menschen zu behandeln, ihnen die gleichen Rechte zu geben wie Männer. Und das auch noch demokratisch abzuhandeln. Ja. Und ihnen nicht einfach nur den Platz an den Kopf schmeißen, weil die Frauen Brüste haben. Ja. Wo war das? Süddeutsch? Süddeutsche, ja. Süddeutsche, okay. So, das Hauptproblem war jetzt allerdings, in dem Post habe ich das Ganze noch etwas extremer formuliert. Ich war weitaus sarkastischer als jetzt schon. Und es ist halt einfach nicht klar. Wir sind uns nämlich nicht sicher, ob es denn auch wirklich so gelaufen ist. Ja. So habe ich es verstanden. Ja. Man kann den Post, vor allen Dingen, wenn man es halt positiv für die Frauen sehen will und noch negativer für die FDP, was ja natürlich keinen stört hier, dass halt eben die Männer einfach bestimmt worden sind und die Frauen überhaupt nicht die Chance hatten auf diese Plätze. Männerklüngel war die Überschrift. Ja, genau. Und das ist dann natürlich, wenn es so gelaufen ist, dass die Frauen wirklich nicht mal den Hauch einer Chance hatten, dieses Amt zu kriegen, das ist dann natürlich was anderes. Das ist ganz klarer Sexismus, das ist eine ganz klare Benachteiligung von Frauen, weil sie Frauen sind. So, es kann natürlich aber auch sein, dass sie einfach nur deswegen nicht die Chance hatten, diese Plätze zu kriegen, weil sie zu inkompetent sind. Ja. Das will ich denen jetzt nicht vorwerfen, ich kenne die nicht. Ich weiß aber, war davon nicht eine Kochmarin, eine ist nicht in den. Nee, der Kochmarin ist inzwischen ganz draußen, der hat damit nichts zu tun. Ja, auf jeden Fall, die war aber, glaube ich, NRW. Kann sein, weil nicht, genau. Meine ich in den Comments gelesen zu haben. Naja, das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich wird die FDP-Spitze zumindest, also wahrscheinlich werden die es so auslegen, wie ich es zuerst ausgelegt habe. Aber das ist dann halt eben, deswegen ist das Ganze etwas kritischer. Deswegen habe ich den Post, da wir das nicht wirklich klären konnten, weil ich habe jetzt auch die Schnelle in den anderen Medien dazu nichts gefunden. Nee, gar nichts, komischerweise. Habe ich den Post halt gelassen, weil ich kann es halt eben nicht ich kann es halt eben nicht wirklich begründen. Ich wollte jetzt nicht einfach nur bashen, nur weil ich es kann. Ja. So, im Grunde wollten wir euch damit einfach nur die neueste Kategorie vorstellen, die wir im Podcast Karst einbauen. Zumindest, wenn wir denn eine haben. Wenn wir nämlich Posts schreiben, die wir nicht veröffentlichen. Also, und das heißt nicht, wir haben die Posts vorbereitet, weil wir sonst, also für Zeiten, wo wir dann mal nichts zu sagen haben, sondern halt die Posts wirklich halt gelöscht haben und zumindest in der Form oder leicht abgeänderten Form so nicht mehr veröffentlicht werden. Ich werde den Post überarbeiten, falls ich nochmal Informationen dazu kriege, ein genaueres Statement dazu machen kann. Dann werde ich vielleicht den Post überarbeiten, ihn nochmal veröffentlichen, dann mit neuen Informationen. Aber jetzt vorerst wird der Post so nicht erscheinen. Ja. Das war's im Grunde auch dazu. Ja, gut, können wir gleich in das Outro hier in den Take reinsprechen. Wir waren halt ein bisschen unstrukturiert. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade war, weil wir Pause gedrückt haben, aber scheiß drauf, mache ich halt gerade weiter. Ich wollte sagen, wir sind ein bisschen chaotisch, aber wir haben uns vorgenommen in der Pause, wir bleiben bei diesem Chaos. Wir haben ja keinen Bock. Es gibt so viele Podcasts im deutschen Internet. Es gibt so viele Nerd-Podcasts, Polit-Podcasts, whatever, die kein Mensch hört. Ja, uns hört auch kein Mensch, aber da wollen wir wenigstens anders sein. Wir werden also einfach miteinander reden, wie wir miteinander reden, und wenn wir uns versprechen, dann versprechen wir uns halt. Ist es ganz übel, wird es ein Outtake, ist es okay, dann bleibt's halt drin. Das hat auch zur Folge, dass wir hier ohne Skript sitzen, dass wir hier teilweise spontan überlegen, na, was machen wir denn jetzt, worüber reden wir denn jetzt, dass wir diskutieren, dass wir abschweifen, dass wir ein Thema ansagen und nicht drüber reden, aber hey, da müsst ihr halt zuhören. Wenn ihr keinen Bock habt zuzuhören, können wir euch nicht helfen. Das ist so ein bisschen unsere Philosophie. Drauf los labern, drauf los diskutieren, Meinung austauschen und dann am liebsten Feedback kriegen. Nicht, ob wir das toll machen, wir wissen, dass wir das toll machen. Es geht uns darum, wie findet ihr unsere Meinung? Was habt ihr dazu zu sagen? Wir wollen euch ein bisschen anregen. Denkt drüber nach. Auch wir haben wenig Ahnung von Multiversentheorien, aber ich werde es für die nächsten Tage aufbereiten, mich reinlesen und dann für Nicht-Nerds aufbearbeiten. Das geht auf ganz verschiedene Themenbereiche. Auch ich habe keine Ahnung über Frauenquoten in der FDP, aber wenn in den nächsten Tagen irgendwo was kommt, dann werde ich es mir eben ansehen. Und das ist so ein bisschen unsere Idee. Wir sind unstrukturiert, wir denken unstrukturiert und dadurch sind wir stark, weil wir eben nicht auf irgendeiner Linie sind. Das gilt für alles, weil wir sind nicht auf einer Linie, sondern wir können über die Linie hinaus und das trennt uns von der FDP. Chaos ist die höchste Form der Ordnung. Ja, ich keine Ahnung, von wem das Zitat ist, habe ich auch schon lange nicht mehr gefunden. Ich habe nie gefunden, von wem es ist, aber so ist es eben. Also zum ersten Mal, die Multiversentheorie ist mein, Finger weg oder ich beiß sie ab. In Ordnung. Ich mache Schrödingers Katze weiter. Aber egal, deswegen will ich jetzt den Podcast dann auch beenden. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es war. Ich glaube, es sind jetzt insgesamt knapp wieder eine Stunde. Ja, ein bisschen mehr. Also das wird sich deswegen ausgehen. Und dann die letzten Worte und die Verabschiedung macht dann mein Co-Moderator. Ja gut, was soll ich heute noch sagen? Danke, dass ihr uns nicht zugehört habt. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke, Herr Döring, weil Sie heute so nett Ihre Fratze in die Kamera gehalten haben. Euch grüßt dann noch das fliegende Spaghetti-Monster und Mitt Romney. What?